Hallo, liebe Wrestling-Fans. Mein Name ist Katha von wrestling-infos.de und bei mir ist Jane Nero. Wer deutsches Wrestling gerne mal live sieht, hat sicher schon von ihr gehört oder sie gesehen. Obwohl sie noch nicht so lange dabei ist, ist sie schon richtig viel rumgekommen. Aber erstmal, hallo, wie geht's dir? Bist du fit? Hallihallo, ich freue mich da zu sein. Mir geht's bestens. Ich bin fit, genau. Ein großes Wochenende steht bevor und ich freue mich sehr darauf. Genau, WXWs World Tag Team und Femme Fatale Wochenende ist hier unser Anlass zu sprechen. Also lass uns erstmal darüber reden. Dein erstes Femme Fatale und auch dein erstes großes WXW-Wochenende. Was erwartest du? Auf jeden Fall, also es ist eine große Sache für mich. Ich freue mich. In Deutschland gibt es ja jetzt nicht viele Shows, wo tatsächlich nur Frauenwrestling stattfindet. Project Nova hat immer einmal im Jahr so eine All-Female-Show, wo ich auch schon dieses Jahr das erste Mal teilnehmen durfte. Jetzt für die WXW, für die größte europäische Promotion. Es ist natürlich eine Herzensangelegenheit, da ein Teil davon sein zu dürfen und dann im Femme Fatale Turnier stehen zu dürfen, ist natürlich eine tolle Sache. Devi Keitel ist ja deine erste Gegnerin. Sie ist vor allem sehr selbstbewusst. Was erwartest du denn von dem Match? Ich habe tatsächlich vor uns als Vorbereitung ihr Interview gelesen und dachte auch, okay, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich finde halt wirklich toll bei der WXW, dass man ab und zu eine internationale Gegnerin vor die Fäuste bekommt. In dem Fall ist es ein ganzer Tag, wo ganz viele internationale Wrestlerinnen da sind, wo man mit denen in Berührung kommen kann. Und es ist natürlich eine absolute Chance, dort eine Erfahrung zu ziehen. Und bestenfalls geht es dann für mich auch in eine zweite Runde, also sozusagen in das Finale, entweder gegen Rio oder Anita Born. Das ist natürlich das Oberziel. Abgesehen davon, auf wen du triffst oder wenn du gewinnen könntest, auf wen du treffen könntest, wer wäre denn von dem Teilnehmerinnenfeld so deine Traumgegnerin? Gegen Anita Born hatte ich schon mal das Glück, im Ring zu stehen. Die Frau ist ein Ausnahmetalent, die ist grandios. Neben ihr natürlich Rio auf jeden Fall, eine ganz große Hausnummer bei Progress. An ihr kommt man auch nicht dran vorbei. Und ja, das wäre krass. Du hattest ja erst letztes Jahr im August dein Debüt, bist aber schon wirklich viel rumgekommen. Siehst du dich denn selbst noch als Anfängerin? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, letztes Jahr am 18.8. hatte ich mein In-Ring-Debüt. Ich konnte in dem Jahr, also in Jahren ist es ja jetzt ungefähr über 80 Matches, in über 80 Matches schon Erfahrung sammeln, was zwar eine große Hausnummer ist, aber natürlich bin ich trotzdem nicht so erfahren und rumgekommen wie andere. Also da fehlt mir tatsächlich trotzdem noch dieser Zeitfaktor. Ja, ich versuche das halt mit den vielen, vielen Shows, die ich arbeite, irgendwie aufzuholen. Aber ja, man lernt nie aus. An dem Punkt bin ich auf jeden Fall noch nicht angekommen. Du bist auf jeden Fall mehr rumgekommen als die meisten Rookie-Vitas, die man so liest. Was ist es bei dir? Der Drive, das Engagement oder auch Connections? Ich glaube, mein ganz großer Vorteil ist halt, ich komme aus der Pro Wrestling School in Dresden. Axel Tischer ist mein Trainer, Lawrence Rome ist mein Trainer. Bei uns in der Schule trainiert noch der Nick Schreier, Ceritos, Dieter Schwarz. Das sind alles Leute mit ganz, ganz viel Passion, die ganz, ganz viel für das Wrestling opfern, die da sehr viel Zeit reinstecken, die es einfach lieben, jedes Wochenende unterwegs zu sein. So, und wenn man so eine Umgebung trainiert, dann hat man eigentlich gar keine Chance, um diesen Drive drum herum zu kommen. Also ein Pack das selbst so. Und ja, wo ich angefangen habe, dann habe ich das immer so mitbekommen. Sonntags sind die meistens später zum Training gekommen, weil die halt vom Wochenende einfach noch unterwegs waren, sind dann dazu gestoßen, haben sich noch ein bisschen gelockert, haben noch mitgemacht. Und ja, dann später haben sich unsere Trainingszeiten erweitert. Man hatte dann immer mehr Berührungspunkte mit den Leuten. Und spätestens nach meinem Debüt habe ich mich dann halt auch einfach mit in die Autos gesetzt, wenn Platz frei war, bin mitgefahren. Ja, und das war halt mein großer Vorteil, ne? Ich wurde ganz zeitig schon mitgenommen. Ich bin schon mit den Promotions in Berührung gekommen. Ja, ich hatte von Anfang an das Glück, von den Besten aus Europa lernen zu dürfen. Bin halt dadurch auch zeitig mit der WXW in Berührung gekommen, die halt auch, wie gesagt, Europas größte Promotion, ne? Wenn man nicht dort lernt, wo dann? Ja, und so kam das nach und nach, dass ich halt selber auch mit die Shows arbeiten durfte. Du hast gerade angesprochen, die Pro Wrestling School in Dresden. Ich hatte durfte auch mal mit Axel Tischer ein Interview führen. Wie würdest du die Schule denn beschreiben aus deiner Sicht? Also für mich ist es der Place to be. Also für die Schule beispielsweise bin ich nach Dresden gezogen, einfach um die Trainingszeiten wahrnehmen zu können. Wir haben das große Glück, wir haben drei Trainer bei uns, was wie gesagt der Lawrence Roman ist. Der macht immer die, ist eine Einsteigerklasse, aber auch ein Performance-Training. Der gibt dort mit, wie man sich im Ring bewegt, Abläufe, wie man halt einfach die Bewegungen im Ring gestalten kann, dass das anatomisch aussieht. Genau, dann haben wir den Franz Engel, ein ganz erfahrener Wrestler, der aktuell, glaube ich, nicht aktiv im Ring ist, aber halt super mega viel Erfahrung mitbringt. Der ist so diese Intermediate-Trainer, so eine Zwischenklasse zwischen den Neueinsteigern, aber auch denen, die schon im Ring stehen. Der bringt natürlich seinen Input mit aus seinen vielen Jahren Erfahrung. Und dann natürlich Axel Tischer, der immer mittwochs die Pro-Class gibt und hat einfach sein unheimlich großen Wissensschatz an uns weitergibt. Jeden Mittwoch überlegt er sich dort ein Hauptthema für das Training und das wird einfach im kleinsten Detail auseinandergenommen, sodass man wirklich in diesen drei Trainings in jede Richtung gefordert und gefördert wird. Und man hat eigentlich keine andere Wahl, außer wachsen zu können. Und das ist toll. Ja, und dann Also, natürlich, dadurch, dass Axel Tischer ja auch, oder Lauri ja auch, so etabliert in Deutschland sind, haben die ja auch die Connections zu allen anderen Promotions in Deutschland. So, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man ist gerade im Westen, man ist bei der WXW, und man kann in die Academy geht, kann dort ein Training mitmachen, ne? Da gibt's eine Kooperation zwischen unserer Schule und der WXW Academy. Das ist halt auch einfach Gold wert. Wir haben halt durch diese Connections eben die Möglichkeit, in ganz Deutschland von den Besten zu lernen. was würdest du denn für dich persönlich sagen? Was war so der wichtigste Ratschlag, den du von deinen drei Trainern bekommen hast? Der wichtigste Ratschlag eigentlich war das tatsächlich schon bevor es losging also mit meinem allerersten Match. Die haben halt dann immer so gesagt, sei dann bereit, hab einen Plan für dich. Wer möchtest du im Ring sein? Hab einen Namen, hab eine Gier, hab einen USB-Stick mit deiner Musik. Wenn du irgendwo hinfährst zu einer Veranstaltung, du bist nicht gebucht, du schaust einfach nur als Zuschauer zu, hab immer dein Köfferchen dabei. Und das war so ein Ratschlag. Da hat einen halt so viel gegeben, ne? Man ist da tatsächlich einfach mal mitgefahren, war nicht gebucht, wollte nur die Jungs mit unterstützen und dann ist halt einfach ein Platz auf der Card frei geworden und man durfte nachrücken. Sowas, aber allgemein das komplette Mindset, muss ich auch sagen, stimmt einfach in der Pro Wrestling School. Erstmal von der Höflichkeit, also ich bin zum ersten Training gekommen, jeder hat sich vorgestellt, man wusste den Namen. Dann war das erste Mal, dass ich so mit rausgenommen wurde zu einer Wrestling-Show, zum Zuschauen, wo halt auch vorher gesagt wurde, einfach diese Knicke. Man geht zu jeder Person hin, stellt sich vor, wer ist man, wo kommt man her? Also diese ganze, alles, was mit Anstand zu tun hat, wird halt vermittelt. Das Miteinander wird vermittelt. Das ist so viel wert. Man denkt zwar immer, es ist selbstverständlich, aber es ist halt heutzutage alles nicht mehr selbstverständlich, wie man da mitbekommt. Ja, und umso schöner ist es halt, dass es Dinge sind, auf die in der Schule sehr, sehr viel Wert gelegt wird. Weil letztendlich das ist Miteinander, was entscheidet. Wir sind jedes Wochenende so viel unterwegs. Wir müssen miteinander klarkommen, wir müssen miteinander arbeiten. Und das funktioniert halt nur, wenn die Grundstimmung einfach auch miteinander passt. Genau. Wer war oder ist denn dein größter Einfluss im Wrestling außerhalb der Schule? Außerhalb der Schule. Ich glaube, das kann ich gar nicht so definieren. Wie gesagt, ganz am Anfang hat es halt angefangen in der Schule. Dann bin ich, wie gesagt, ja auch relativ schnell bei der WXW mit aufgenommen worden, war in der Academy zum Trainieren, wo man dann natürlich als Head Coach den Robert Dreisge hat, den Peter Tihani. Dann bin ich inzwischen auch sehr viel mit bei Fightback Wrestling in Frankfurt, wo der Aaron Insane der Trainer ist und wunderbaren Input gibt. Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man so viel Wissen wie möglich versucht aufzusaugen und für sich mitzunehmen, ne? Herauszufiltern, was ist das, was mich weiterbringt, was ist das, was zu mir passt. Und genau von daher würde ich das jetzt gar nicht auf eine Person beschränken wollen, weil das einfach ungerecht wäre. Ich habe da ganz viele Einflüsse auf, für die ich super mega dankbar bin. Genau. Warst du denn schon als Kind Wrestling-Fan und hattest so ein bestimmtes Vorbild? Ich habe tatsächlich mit Wrestling schauen mit meiner Familie in einem Österreich-Urlaub angefangen. Also wir haben abends einfach durchs Programm gesappt und dann kam auf einmal der Great Khali, wie er jemanden so am Kopf gepackt hat und den Kopf halb zerdrückt hat. Und meine Mama meinte so, hey, das habe ich schon mit dir geschaut, also wo ich mit dir schwanger war. Ich dachte so, okay. Ja, und dann haben wir einfach die Folge geschaut und irgendwie hat es mich total in den Bann gerissen, ne? Was sie dort gemacht haben und wie selbstbewusst die Menschen waren. Und also jetzt sieht man das natürlich nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, aber wie die einen einfach für sich so einnehmen konnten, wie die einen gefesselt haben. Man hat, also SmackDown war dann vorbei und man hat trotzdem noch drüber nachgedacht, über die Charaktere. Es war wirklich faszinierend, ja. Und so ging das dann los, dass ich halt jede Woche SmackDown geschaut habe. Das war tatsächlich auch das Einzige, was ich geschaut habe, bevor ich selber mit Wrestling angefangen habe. Was anderes kannte ich eigentlich nicht. Ja, aber SmackDown Samstagabend war schon eigentlich immer relativ fest im Plan drin. Du hast ja zuerst mit Boxen dann angefangen. Genau, also 2009 habe ich im Verein damit weiter mit Boxen angefangen. War selber auch aktiv, habe jetzt nicht wirklich viele Kämpfe bestritten. Das liegt auch einfach daran, es gibt nicht viele Frauen beim Boxen. Ist halt einfach ein Männersport, muss man so sagen. Und dann Boxen ist halt auch erstmal an die Gewichtsklassen gebunden, an Altersklassen und an Erfahrungsstufen. Also dort wird nie jemand mit ein, zwei Kämpfen gegen jemanden mit 50 Kämpfen in den Ring steigen, ne? Und genauso niemand mit 60 Kilo gegen jemanden mit 90 Kilo. Das wird nie funktionieren. Ja, und dann, wie gesagt, das ist das Problem. Es gibt nicht viele Frauen und dann wird man selber ja auch immer irgendwie älter, wie auch immer das passiert, Jahre vergehen. Und dann steht man vielleicht so Sportschülerinnen aus dem Sportgymnasium gegenüber, die trainieren 10, 11 Mal die Woche und da kommt man halt mit seinen 4, 5 Mal in der Woche einfach nicht ran, leistungstechnisch. Das muss man sich dann einfach eingestehen. Ja, dann bin ich halt irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich mir so dachte, okay, ich stelle mich hier 3, 4 Mal die Woche hin. Versucht das zeitlich immer alles zu schaffen, aber wofür letztendlich, ne? Also was ist mein Output, den ich dort irgendwie bekomme? Ja, also mir hat es immer Spaß gemacht. Ich habe auch einen Trainerschein fürs Boxen gemacht, hatte dann Frauengruppen, wirklich cool. So, das waren Frauen, die waren irgendwo zu alt für diesen Leistungssport für junge Leute, aber auch noch zu jung für Rentnersport. Und genau die wollte ich abfangen. So was ich 30 bis meine Tante 65. Und ja, wir haben uns dann immer ein, zwei Mal die Woche getroffen und dann habe ich so die Grundlagen gezeigt und die hatten einfach so Bock, die waren da so mit Lust dabei. Und ja, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Musste ich leider oder habe ich leider auch fürs Wrestling jetzt aufgegeben, diese Frauengruppe. Aber ja, das war wirklich cool. Ja, und so bin ich auf jeden Fall dann irgendwie zu Wrestling gekommen. Habe ich dann gesagt, okay, ich probiere jetzt einfach nochmal irgendwas Neues aus. Und habe dann irgendwann entschieden, okay, let's go. Ich setze mich lauter und fahre nach Dresden. War denn der Übergang schwierig für dich? Erstmal die Entscheidung zu treffen, halt nach Dresden zu fahren, war schon irgendwo schwierig. Ich habe so 50 Minuten vor Dresden gewohnt. Und wenn man sonst nicht viel draußen unterwegs ist, da denkt man schon, okay, in die Großstadt, 50 Minuten Auto fahren für ein Training, wo ich keine Ahnung habe, was passieren werde. Ich habe keine Ahnung, wer mich dort begrüßt, wer dort der Trainer ist, was überhaupt in den Trainingen passiert. Naja, dann hatte ich Anfang des Jahres 2022 schon mal die Überlegung, habe die erstmal wieder verworfen und dachte dann aber im August 2022 so, okay, was hast du zu verlieren? Ja, da war es so also die Überwindung, weil ich war halt allein. Also Wrestling ist so ein Randsport, da kann man nicht einfach mal schnell jemanden überzeugen, mitzukommen. Ja, und dann habe ich aber irgendwie im Auto gesessen, der Autobahn dreimal überlegt, ob ich nicht vielleicht doch nochmal irgendwie umdrehe. Schwierig auf der Autobahn. Ja, dann bin ich in Dresden angekommen und wurde ganz lieb begrüßt und wurde irgendwie sofort in den Bann der Pro Wrestling School gezogen. Ja, bereits Kampfsport zu machen, ist auch ein Vorteil im Wrestling. Viele sehen aber auch einen Nachteil darin. Wo siehst du denn so die Vorteile und Nachteile? Also Vorteil war natürlich auf jeden Fall, dass ich schon mal in einem Ringquadrat gestanden habe. Also ich wusste schon mal, wie groß ist so ein Ring ungefähr, wie weit bewegt man sich. Beim Boxen ist ja nur auch wichtig, dass man nicht in den Seilen hängt, dass man, wenn man sich im Ring bewegt, genau, und nicht die Seile berührt, dass man bestenfalls nicht in der Ecke landet, weil dort wird es halt auch mal gefährlich. Ringübersicht, auf seinen Trainer hören, sowas. Das waren, glaube ich, schon die Vorteile. Dann natürlich auch Fußarbeit, die beim Wrestling und beim Boxen total wichtig sind. Und Ich glaube, so das Boxtraining, was ich über viele Jahre gemacht habe, wie gesagt, ich habe das nicht professionell gemacht, das war alles auf Amateur-Hobby-Ebene. Aber trotzdem hat es einem natürlich irgendwo dieses Durchbeißen gelehrt. Also ein Training war trotzdem anstrengend. Man hat ab und zu Schläge abbekommen, die natürlich wehtun. Es ist sehr, Boxen ist kein Spaß, ne? Es ist ein Kampfsport. Man, das größte Ziel ist dort, seinen Gegner K.O. zu hauen. Ja. Und es gibt einem natürlich schon irgendwo eine Grundhärte mit, aber es gibt einem auch dieses Durchhaltevermögen mit. Also es tut weh, man beißt die Zähne zusammen und macht trotzdem weiter. Man geht trotzdem wieder zum nächsten Training. Und das war, glaube ich, und das sind so Punkte, die mir gerade am Anfang vom Wrestling-Training sehr geholfen haben, weil Wrestling ist ja jetzt auch kein Spaß, ne? Man fällt auf eine harte Matte, man bekommt genauso Schläge, Tritte ab. Und ja, wenn man da, ich sag mal, zu zart beseitet ist, dann hält man das, glaube ich, auch alles nicht durch. Und genauso mit dem Training. Ich sag mal, die Fans, die die Shows besuchen, die sehen letztendlich das fertige Produkt, die sehen die Show am Showtag. Aber dort steckt ja so viel mehr Arbeit drin. Nicht nur das Wrestling-Training an sich, gehörte genauso der Weg zum Fitnessstudio dazu, gehörte gesunde Ernährung dazu. Also so, so viele Faktoren, die ein gutes Wrestling beeinflussen. Ja, das bedarf einfach einer gewissen Disziplin. Und ich denke, die gibt einem so einen Kampfsport-Hintergrund schon ganz gut mit oder jeder, der irgendeinen Leistungssport davor betrieben hat. Das sind auf jeden Fall Vorteile. Blockiert dich denn die Boxerfahrung auch an bestimmten Bewegungsabläufen oder so, oder? Also am Anfang tatsächlich ist es mir schwer gefallen, alles, was dann so Richtung Bodenarbeit ging, durchzuführen. Gerade beim Boxen ist es ja wichtig, immer seinen Abstand zum Gegner zu wahren. Ist man zu nah dran, kann es halt ganz einfach böse enden. Und beim Wrestling gibt es auch viele Technikformen, wie zum Beispiel so ein Side-Headlock, wo man einfach nah am Gegner dran ist. Und das war für mich halt komplett alles neu. Also das war wirklich Neuland, wo ich mich auch erstmal mit zurechtfinden musste. Jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Ach so, genau. Machst du denn nebenbei noch Boxen oder gar nicht mehr? Also, nachdem ich nach Dresden gezogen bin, habe ich tatsächlich, wie gesagt, diese Frauengruppe noch aufrechterhalten, beziehungsweise habe die nach Dresden verlagert, habe dort Training gegeben. Aber selber jetzt aktiv noch nach mit weiter zum Training zu gehen, ist nicht, was ich immer versuche, ist einmal in der Woche so eine Trainingseinheit am Boxsack durchzuführen. Ganz einfach, weil es unheimlich gut ist für die Cardio. Man hat immer so 3 Minuten, wo man aktiv am Boxsack arbeitet, wo man versucht, nicht nachzulassen, wo man kleine Intervalle einpackt und dann hat man 1 Minute Regenerationszeit. Es ist ein geiles Intervalltraining, was einfach super auch zum Wrestling passt. Du hast auch angesprochen, Boxen ist eher so ein Männersport. Beim Wrestling ist es auch noch sehr männerdominiert, auch wenn die Frauen quasi im Kommen sind. Dein Debütmatch war ja auch ein Intergender-Match, richtig? Und Richtig, genau. du hattest auch schon einige Intergender-Matches. Was sind für dich die größten Unterschiede, ob du einer Frau oder einem Mann im Ring gegenüberstehst? Letztendlich, und das ist auch das Schöne beim Wrestling, kommt es immer darauf an, wie groß ist der Gegner, wie breit ist er gebaut, wie klein ist der Gegner, wie schmal ist er gebaut. Na, je nachdem passt man ja immer seine Strategie an, wie man an den Kampf rangeht. Und dann ist es auch relativ egal, jetzt ob es ein Mann oder ob es eine Frau ist. Wie gesagt, man muss immer schauen, was ist das für ein Gegner, wie ist er, wie gesagt, gebaut. Was sind so seine Paradedisziplinen? So, man schaut immer, okay, ich habe jetzt einen Kampf gegen die Debbie. Dann schaue ich mir halt im Vorhinein Matches von ihr an, damit ich einfach schon mal weiß, okay, was macht sie im Ring, wie kann ich auf Dinge eingehen, wie kann ich was kontern, wie kann ich das arbeiten. Genau. Und so war das, also wie gesagt, so, ob nur Mann oder Frau, das ist immer die gleiche Herangehensweise, jeder ist eine eigene Herausforderung für sich. Und ganz interessant wird es dann immer, wenn es so in der Gender Tech Team arbeiten geht, beispielsweise, da bin ich ja mit dem Emil Völler, als Sportfreunde Ost ganz oft in Deutschland unterwegs. Und dann wird es nochmal interessanter, weil dann hat man 2 Gegner im Ring, meistens Mann und Frau. Ja, und da ist dann immer viel Kreativität gefragt. Ja, das ist eine eher frische Perspektive, deswegen eine offenere Frage von mir. Intergender Wrestling ist im Mainstream jetzt nicht so sonderlich populär. Was denkst du, müsste passieren, dass sich das ändert? Irgendwo kann man es ja auch verstehen, ne? Weil oftmals werden Geschichten dort einfach falsch erzählt. Und ich glaube, das Problem ist auch noch, dass Also, was heißt Problem, ne? Es gibt ja immer verschiedene Darstellungsformen, wie man selber im Ring rüberkommen möchte. Und so Kämpfer-Gimmicks, wie zum Beispiel meins, wie eine Stephanie Mays, wie eine Jessie J, die in einem Intergender-Match werden, glaube ich, weniger hinterfragt als jemand, der halt viel auf die Optik achtet, vielleicht knapp bekleidet ist, schaut, dass kein Fingernagel abbricht, ne? Dann ist halt immer schwierig. Da die Leute oder eine gewisse Ernsthaftigkeit reinzubekommen. Ja, und ich denke, wenn wir mehr Frauen haben, die diese Ernsthaftigkeit in den Ring bringen, die Härte in den Ring bringen wollen, dann ist das der Weg, damit auch in der Gender Wrestling legit von allen angenommen wird. Du bist ja eigentlich auch an einem ganzen guten Punkt eingestiegen ins Frauenwrestling. Es ist auf jeden Fall weiter als noch vor ein paar Jahren, aber es gibt natürlich noch viele Hürden. Was sind in deinen Augen denn die größten Hürden noch im Frauenwrestling? Meinst du jetzt von den Wrestlerinnen, die es schon gibt, oder erstmal, dass Leute überhaupt zum Wrestling kommen, also Frauen? Im Wrestling gibt also, dass Frauenwrestling populärer wird. Also ich denke halt, wie gesagt, das Problem ist auf jeden Fall, wir sind zu wenige in Deutschland. Also wenn man einfach nachzählt, man kommt vielleicht auf maximal zwei Hände voll. Und Wrestling wird gerade immer populärer. Wenn man schaut, wie viele Veranstaltungen aktuell stattfinden, dann sind das gerne mal zwei, drei pro Wochenende. So, wenn man jetzt aber, sagen wir mal, sechs aktive Frauen hat und es finden drei Veranstaltungen statt, dann ist es schon schwierig, auf jeder Veranstaltung mindestens eine Paarung hinzubekommen. Ne, viele Frauen, also ich weiß nicht, wie es bei anderen aussieht, ich versuche schon jedes Wochenende unterwegs zu sein. Das ist vielleicht jetzt von anderen auch nicht unbedingt das Ziel. Also ich denke, das Problem ist aktuell, wir sind einfach zu wenige. So, hätten wir mehr die Möglichkeit, Kämpfe durchzuführen, Paarungen stattfinden zu lassen, auch verschiedene Paarungen stattfinden zu lassen, an denen man ja wächst, von denen man Erfahrung sammeln kann, dann würde sich die ganze Qualität wahrscheinlich auch weiter nach oben verlagern. Ja, hast du jetzt so ein bisschen den Vergleich? Ich meine, du warst eben erst in Texas und hast dort gewrestelt. Vielleicht erstmal die Frage, wie kam das überhaupt zustande? Das ist tatsächlich auch über Fight Pick Wrestling zustande gekommen. Die hatten die Verbindung nach Amerika zu dem Sumo und zu OIWA. Und ja, genau, die Jungs von Texas waren da schon mal zu einer Fight Pick Veranstaltung in Deutschland. Und so kam dann der Austausch zustande, dass der Sumo uns eingeladen hat, auch gern vorbeikommen zu können. Ja, und da sind wir zu sechs drüber geflogen und haben da an zwei Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Wie war deine Zeit dort? Ach so, toll. Es war auf jeden Fall zu kurz. Wir sind donnerstags hingeflogen, Montag zurück, Samstag und Sonntag jeweils eine Veranstaltung. Zu dem einen Veranstaltungsort sind wir auch 3,5 Stunden ungefähr gefahren. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie viel Freizeit hatten, irgendwas vom Land gesehen haben, was natürlich schade ist. Aber die Erfahrung kann einem natürlich keiner nehmen, ne? Erstmal in einem anderen Staat, also in einem Übersee zu sein, in Amerika zu sein, ist eine ganz andere Mentalität. Die Show, die wir machen durften an dem Samstag, war jetzt nicht zu stark besucht. Also das war ein Publikum von 30, 40 Leuten. Aber das Ganze hat zum Beispiel in so einer Highschool-Turnhalle stattgefunden. Man kennt vielleicht Highschool Musical und genauso sah es da tatsächlich auch aus. Also das war schon mal eine Atmosphäre, die einfach anders war als hier in Deutschland, also als man es kennt. Genau, also es war eine Erfahrung, die möchte ich nicht missen wollen. Was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen deutschen und amerikanischen Indie-Wrestling, wie du es jetzt zumindest kurz erfahren konntest? Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass meine Zeit jetzt in Texas da lang groß oder lang genug war, dass ich das wirklich einschätzen könnte. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass die Feedback-Kultur dort nicht vorhanden ist. Also ich würde mal sagen, gar nicht vorhanden ist. Bei uns ist es tatsächlich so, ein Match hat stattgefunden, wenn man das Glück hatte, dass der eigene Trainer, Coach oder irgendeine Vertrauensperson mit dabei war, sich das Match angeguckt hat, bekommt man danach ein Feedback, was man natürlich besser machen kann, weil das einfach ein Außenstehender besser sieht als man selbst. Wenn der Trainer nicht dabei ist, dann besteht ganz oft die Möglichkeit, dass man dem einfach das Match schickt, weil es jemand gefilmt hat. Man bekommt dann ein qualifiziertes Feedback und kann einfach dieses Feedback dann in die nächsten Kämpfe mit einbringen oder versuchen umzusetzen. Das ist natürlich schon mal das größte Ziel. Genau, und in Texas hatten wir das tatsächlich gar nicht. Also ich hatte natürlich das Glück, dass Aaron Insane mit war, der Coach von Fightback Wrestling. Aber ich hatte auch mit den Amerikanern dort gequatscht und die meinten, sowas gibt es bei denen halt einfach nicht. Die machen ihren Kampf, gewinnen, verlieren, je nachdem, wie es ausgeht. Ist aber nicht so, dass dann irgendwie der Veranstalter oder jemand, der erfahrener ist, zu den Leuten geht und sagt, hey, so und so, dann hättest du vielleicht gewinnen können. Was ich sehr schade finde. Also ich bin immer ein großer Freund von Feedback-Kultur und ich finde auch immer, Lob ist schön, aber Lob bringt mich nicht weiter, Kritik bringt mich weiter. Kritik kann ich ins nächste Training einbringen, kann ich ins nächste Match einbringen und nur so kann ich besser werden. Du warst auch schon in Ungarn. Hast du denn andere Länder, die irgendwie ganz oben auf deiner Liste stehen, wo du gerne wresteln würdest? Aktuell tatsächlich Großbritannien, also wenn man da drüber lunzt, die haben ja eine wirklich große Frauenszene. Sehr beeindruckend, was die machen. Ich finde, da ist auch eine gewisse Härte mit dahinter. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut und das ist auf jeden Fall ein Ziel für 2025, dass ich versuche, irgendwie mal nach Großbritannien zu kommen und von den Mädels oder mit den Mädels arbeiten zu können, von ihnen lernen zu können. Ja, weil wie gesagt, ich denke, nur so kommt man weiter tatsächlich. Das ist ja jetzt so ein kurzfristiges Ziel. Hast du auch so langfristige Ziele? Nee, aktuell tatsächlich nicht. Wie gesagt, mein größtes Ziel ist verletzungsfrei bleiben, dann Spaß haben. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Die meisten von uns haben ja neben dem Wrestling noch ein Privatleben mit einem normalen Job. Und ja, wenn man eine 40-Stunden-Woche arbeitet oder gerne auch mehr, damit man einfach so ein bisschen Pufferzeit noch hat, falls man doch mal eher los muss fürs Wrestling. Ja, dann ist man das ganze Wochenende unterwegs und dann ist man vielleicht mit dem Team unterwegs oder an Veranstaltungsorten, wo man keinen Spaß hat, wo das Klima nicht gut ist. Das ist, denke ich, sehr, sehr unbefriedigend, ne? Also dafür mache ich es nicht. Ich freue mich jedes Wochenende, wenn ich irgendwo ankomme. Sind ja dann doch immer wieder so die gleichen Gesichter, die man sieht. Man kommt dort in den Veranstaltungsort rein, man freut sich einfach, sich wiederzusehen. Und genau, das gibt mir so, so viel. Also ganz ehrlich, dafür mache ich das. Und dass es darum, neben verletzungsfrei bleiben, natürlich ein großes Oberziel, mit den Spaß weiterhin zu bewahren. Ja, und dann natürlich Erfahrung sammeln, so viel wie geht und mich weiterentwickeln, ne, für dieses Produkt. Frauenwrestling auch irgendwo die Fahne hochzuhalten und ja, mit einer gewissen Qualität es versuchen zu schaffen, dass halt das Frauenmatch auf einer Card nicht irgendwie ein Quotenmatch ist oder das Match, wo Leute denken, okay, jetzt ist mein Zeitpunkt gekommen, schnell das Klo aufzusuchen oder mir noch ein Bier zu holen, sondern dass die genauso gebannt wie bei den Männermatches sitzen bleiben und sich das Ganze anschauen und uns genauso wahrnehmen wie bei den Männermatches. Ja, dein Zeitplan ist schon krass. Ist Wrestling dann deine Auszeit oder brauchst du oder wünschst du dir dann doch auch mal wirklich eine richtige Auszeit, um zur Ruhe zu kommen? Weil das ist schon hart, wenn du da jedes Wochenende unterwegs bist. Ja, es ist ein voller Plan, aber letztendlich suche ich mir das ja auch selbst aus, ne? Also wenn jetzt eine Promotion anfragt und es ist ein freies Wochenende und ich hätte da keine Lust drauf, dann müsste ich es ja nicht annehmen, ne? Mich zwingt keiner in den Ring zu steigen. Aber ich liebe das wirklich unheimlich und wenn da doch mal so ein freier Samstag ist, was vielleicht, ich glaube, zwei oder dreimal dieses Jahr der Fall war, es ist einfach komisch. Das ist super ungewohnt und von daher. Wrestling ist meine Auszeit, ja. Wir sind ja auch viel mit dem Auto unterwegs, wir fahren durch ganz Deutschland. Und es ist auch einfach schön, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Tag-Team-Partner, mit einem Emil Völler unterwegs bin. Wir käsen die ganze Zeit rum über Gott und die Welt, über ernsthafte Themen, über lustige Themen. Es ist einfach eine schöne Zeit, die man miteinander hat. Und man kann den Kopf ausschalten. Macht einfach Spaß, von daher. Ja, es ist meine Auszeit. Ich war jetzt letzte Woche auch mal eine Woche im Urlaub. Das war auch schön, aber es war auch einfach wieder schön, hier zu sein, wieder mit dem Wrestling anzufangen. Genau. Selbst das Training fehlt einem dann irgendwie nach 3, 4 Tagen, was total wild ist. Okay. Eine letzte Frage, die etwas damit zu tun hat. Am Ende eines jeden Interviews stelle ich gerne ein, was würdest du lieber tun? Frage. Und das ist meine für dich. Die sind immer etwas komplizierter. Würdest du die nächsten 5 Jahre lieber im Indie-Bereich deine Kilometer schrubben und als the next big thing auch bei den größeren Ligen gelten und dann quasi direkt dort im Main Event sein? Oder gleich den Durchbruch haben, aber dafür den Under- und Mid-Card-Bereich nicht verlassen. Ich denke tatsächlich weiteres. Weil das Ding ist, ich glaube, sobald man als dieses Big Thing angesehen wird und im Main Event steht, lastet ein gewisser Druck. Das ist auch immer so die Frage, Könntest du dir vorstellen, wenn dir jemand anbietet, einen WWE-Vertrag anzunehmen? So, ich meine, klar, es ist natürlich immer der große Traum, aber ich sehe auch immer den Punkt, sobald das Ganze Arbeit wird, solange das kein Hobby mehr ist, solange, also, oder sobald ich an dem Punkt bin, dass ich damit meinen Lebensunterhalt, mein Geld verdiene und eben nicht mehr wählen kann, will ich oder will ich nicht, weiß ich immer nicht, ob dann nicht an einem gewissen Punkt, wo man muss, der Spaß verloren geht. So, von daher, solange man im Midcard-Bereich vielleicht rumturnen kann, solange der Druck nicht so hoch ist, stelle ich mir einfach vor, dass man sich diese Freude, diese Passion da dran, dieses Glücksgefühl, das Adrenalin, was es einem gibt, länger behalten kann. Und wie gesagt, so erfüllt, wie ich gerade bin, war ich noch nie. Und mein großes Ziel ist halt, das einfach so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Von daher würde ich einfach aus diesen Gründen die Frage so beantworten. Schöne Antwort. Hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen lieben Dank. Danke dir. Schön, Und dass ich da sein durfte. an alle anderen, die zuschauen, schaut euch unbedingt auch unsere anderen Interviews an, die wir im Rahmen von WXWs World Tag Team Festival und Femme Fatale Wochenende machen durften. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.